Prognose, Deutschland in der Krise, Unmengen von Geldern habt ihr verpasst, das Volk ohne Perspektive, die Alten habt ihr verraten, die Jugend kann sehen, wo sie bleibt, lasst euch jetzt eines sagen, wir haben genug von dem, was ihr treibt, auf geht's, wenn ihr wisst, wenn ihr Hand, auf geht's, wir können das Elend nicht mehr sehen, auf geht's, wir retten unser Deutschland, auf geht's, lasst uns auf die Straße gehen. Geben. Unseren Stolz nehmt ihr uns nicht, ihr bestimmt nicht unser Leben, eher spucken wir euch ins Gesicht. Volk und Land habt ihr verraten, die Menschheit in die Dummheit treibt, wir haben genug von.